In Zusammenhang damit, dass die USA die sogenannte Menschenrechtsfrage der DVRK im UNO-Sicherheitsrat einbrachten, beantwortete ein Sprecher des DVRK-Außenministeriums am 11. Dezember die Fragen des Reporters der Koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur. Der Sprecher sagte wie folgt: In jüngster Zeit hielten die USA und ihre Anhänger eine offene Sitzung des UNO-Sicherheitsrates ab und berieten dabei zwangsweise über die sogenannte Menschenrechtsfrage der DVRK. Wir verurteilen diese erneute Menschenrechtskampagne der USA in der UNO als eine böse, feindselige Handlung gegen die DVRK aufs Schärfste. Ungeachtet der UNO-Charta und des Protests vieler Länder brachten die USA durch die Mobilisierung ihrer Marionetten die Menschenrechtsfrage der DVRK wieder rechtlich im UNO-Sicherheitsrat ein, was eine offene Beleidigung und Verleumdung der UNO und ihrer Mitgliedsländer bedeutet. Mehrere Mitgliedsländer des UNO-Sicherheitsrates lehnten diesmal die Besprechung jener Frage auf der Sitzung ab. Das ist die Widerspiegelung des einmütigen Standpunktes der absoluten Mehrheit der Entwicklungsländer, die gegen die Einbringung der Menschenrechtsfrage im UNO-Sicherheitsrat vorgehen. In der UNO gibt es je nach den Themen mehrere Räte, einschließlich des Menschenrechtsrates. Trotzdem brachten die USA die Menschenrechtsfrage der DVRK zwangsweise im UNO-Sicherheitsrat ein, der mit den Menschenrechten nichts zu tun hat. Das ist darauf zurückzuführen, dass im UNO-Sicherheitsrat die Willkür, Eigenmächtigkeit und die Alleinherrschaft der USA schalten und walten und für wichtiger als die UNO-Charta und die Völkerrechte gehalten werden. Alle Tatsachen zeugen erneut davon, dass der UNO-Sicherheitsrat ihrer eigenen Mission der Erhaltung des Friedens und der Sicherheit der Welt zuwider in einen komplexen und allmächtigen Rat verwandelt wird, der von den USA missbraucht wird, und dass die Reform des UNO-Sicherheitsrates eine dringende, unaufschiebbare, epochale Forderung darstellt. Ein Untertan von Obama, der als schändlicher Verlierer bald von seinem Amt zurücktreten wird, verleumdete im UNO-Sicherheitsrat wagemutig die höchste Würde der DVRK und bemühte sich darum, ihr auswärtiges Ansehen zu beeinträchtigen und eine Atmosphäre des Drucks auf die DVRK zu schaffen. Wenn er denkt, dass die DVRK und die anderen Länder es akzeptieren würden, ist es eine große Völkerkalkulation. Wir werden die Anti-DVRK-Menschenrechtskampagne der feindseligen Kräfte keinesfalls zulassen und sie durch die härtesten Gegenmaßnahmen konsequent durchkreuzen.